Rameaus Neffe von Denis Diderot in einer Hörspielfassung von Hans Bräunlich nach der Übersetzung Goethes. Ich habe die Gewohnheit, abends noch spazieren zu gehen. Ich unterhalte mich dann mit mir selbst über Politik, Liebe, Geschmack oder Philosophie. Ich überlasse meinen Geist seiner ganzen Leichtfertigkeit. Mag er doch jede Idee verfolgen, sei sie nun weise oder töricht, so wie junge Herren jeder Hure nachsteigen, aber sich an keine binden. Meine Gedanken sind meine Huren. Wenn es aber zu kalt wird oder regnerisch ist, flüchte ich mich in das Café de la Régence. Ich suche mir einen ruhigen Tisch und beobachte genüsslich alles um mich her. Nur so zum Zeitvertreib. Und eigenartig, man lässt mich immer gewähren. Heute jedoch werde ich wohl meine behagliche Ruhe kaum behaupten können. Er kommt und setzt sich zu mir an den Tisch. Oh, Monsieur, es ist doch gestattet. Wenn es sein muss. Sie dauern mich einfach so allein. Ich kenne ihn seit langem. Er ist eine Zusammensetzung aus Hochsinn und Niedertracht. Die Begriffe vom Ehrbaren und Unehrbaren müssen ganz wunderlich in seinem Kopf durcheinandergehen. Er zeigt seine guten Eigenschaften ohne Prahlerei, die schlechten ohne Scham. Er ist von festem Körperbau und ausgestattet mit einer außerordentlichen Einbildungskraft. Manchmal mager und zusammengefallen, sieht er nächsten Monat feist aus, als speise er nur an des Königs Tafel. Einmal in Lumpen gekleidet, das andere Mal gepudert, frisiert, wohl angezogen. Er heißt Rameau, ja, und ist der Neffe des berühmten Tonkünstlers. Nun, Herr Philosoph, seit einer Ewigkeit habe ich euch ja nicht gesehen. Was habt ihr inzwischen so gemacht? Erzählt lieber, was ihr getan habt. Was alle tun. Gutes, Böses und nichts. Ihr befindet euch also wohl. Heute nicht besonders. Aber euer Gesicht beispielsweise? Ich weiß, es ähnelt meinem Hintern und meinem Onkel. Apropos der Onkel, seht ihr ihn öfter? Natürlich. Vorbeigehen auf der Straße. Tut er euch denn immer noch nichts Gutes? Er ist ein Philosoph eigener Art. Er denkt an sich. Und die übrige Welt ist ihm egal. Nein. Genies wissen nicht, was es heißt, Bürger, Vater, Verwandter oder Freund zu sein. Menschen muss es geben. Genies nicht. Ihr übertreibt wieder einmal. Wirklich? Ich saß eines Tages an der Tafel eines königlichen Ministers, der Verstand für ein Dutzend hat. Ein Genie, der Mann. Keine Frage. Er bewies mir so klar, wie 2 × 2 = 4 ist, dass nichts den Völkern nützlicher sei als die Lüge. Nichts aber schädlicher als die Wahrheit. Ich besinne mich nicht mehr so genau auf seine Beweise, aber ich erkannte, dass Leute von Genie ganz abscheulich sind. Ihr jedenfalls habt schon einmal sehr darunter gelitten, nur ein durchschnittlicher Mensch zu sein. Und ihr gebt es bloß nicht zu? Aus Bescheidenheit. Allein deshalb. Wenn ich auch zugebe, dass genialische Menschen gewöhnlich ein wenig sonderbar sind. Oder sich kein großer Geist ohne eine Winzigkeit Narrheit findet. So wird man doch später die Jahrhunderte verachten, die keine Genies hervorgebracht haben. Genies sind die Ehre des Volks, bei dem sie leben. Früher oder später errichtet man ihnen Statuen und betrachtet sie als Wohltäter des Menschengeschlechts. Und was jenen vortrefflichen Minister angeht, so denke ich, wenn die Lüge auch im Augenblick nützen kann, so schadet sie doch auf Dauer. Und dagegen schadet die Wahrheit möglicherweise im Augenblick, doch niemals auf Dauer, im Gegenteil. Das Genie, das einen allgemeinen Irrtum verschreit oder einer großen Wahrheit Eingang verschafft, ist immer ein Wesen, das unsere Verehrung verdient. Ah. Doch nehmen wir einmal an, jedes Genie sei unauflöslich mit der Bosheit verbunden. Was wolltet ihr daraus folgern? Dass man sie allesamt ersäufen müsste. Und? Beispielsweise Racine? Zweifellos ein Genie, doch galt er nie als guter Mensch. Oder Voltaire? Weiter. Ich weiß schon zu folgern. Racine hätte also lieber ein guter Mensch sein sollen, der regelmäßig alle Jahre seiner Frau ein eheliches Kind macht. Guter Gatte, Vater, Onkel, Nachbar, ehrlicher Handelsmann und nichts weiter. Oder war es nicht besser, dass er verräterisch, ehrgeizig, neidisch gewesen, dafür aber ein großer Autor? All die schönen Sachen, die er so geschrieben hat. Was haben die ihm schon eingebracht? Nicht mal 20.000, denke ich mir. Dagegen als guter Seidenhändler oder besuchter Apotheker? Er hätte ein Vermögen machen und jede Art des Vergnügens genießen können. Einem armen Teufel von Lustigmacher wie mir hätte er von Zeit zu Zeit ein Goldstück gegeben und ich hätte ihm die hübschesten Mädchen in sein Ehebett gelegt. Wir hatten vortrefflich gegessen, besten Wein getrunken, auf schönen Weibern gelegen. Oho, auf derlei Späße verstehe ich mich bestens. Verdammter Kuppler, man sollte euch totprügeln. Aber. Nein, Herr Philosoph, in einem Staat mit wachsamer Polizei wird niemand totgeschlagen. Und Kuppeln ist doch eine ehrsame Beschäftigung. Viele Personen, sogar solche mit hohen Titeln, schämen sich ihrer nicht. Und wozu in Teufels Namen soll man denn sein Geld verschwenden, wenn nicht für Fressen, Saufen und Huren? Hä? Was bewirkte denn schon dieser Racine mit seiner edlen Schreiberei groß? Einst wird er in allen Ländern der Erde bewundert werden. Menschlichkeit wird er einflößen, Tränen entlocken, Mitleiden, Zärtlichkeit. Man wird fragen, wer er war, woher gebürtig und Frankreich beneiden. Ach was, Racine war ein Baum, der einige in seiner Nachbarschaft gepflanzte Bäume verdorren machte, der die Pflanzen erstickte, die zu seinen Füßen wuchsen. Aber seinen Gipfel hat er bis in die Wolken erhoben, seine Äste weit ausgebreitet und seinen Schatten denen gegönnt, die kamen und kommen werden, um an seinem majestätischen Thron zu ruhen. Verzeihen wir also der Natur, dass sie weiser war als wir. Doch wenn die Natur so weise wie mächtig ist, warum macht sie diese Männer nicht ebenso gut wie groß? Wäre auf Erden alles vortrefflich, so gäbe es nichts Vortreffliches mehr für den Himmel. Wollt ihr die Ordnung der Welt umstoßen? Die beste Ordnung der Dinge ist immer die, worin auch ich gehöre. Hole der Henker die beste Welt und Überwelt, wenn ich nicht dabei bin. Lieber will ich sein und selbst auch nur ein impertinenter Schwätzer, als nicht zu sein. Ja, nehmen wir die Sachen, wie sie sind. Bedenken wir, was sie uns kosten und was sie uns einbringen. Lassen wir das Ganze, das wir nicht genug kennen, um es zu loben oder zu tadeln. Vielleicht ist es weder böse noch gut, sondern einfach nur notwendig, wie sich viele Leute einbilden. Was ihr da erzählt, sicher ist das Philosophie. Doch damit gebe ich mich nicht ab. Nein. Ich wäre schon froh, ein genialer Mann zu sein. Also doch. Natürlich. Lobt man einen von denen, gerate ich in heimliche Wut. Ich könnte rasen, so neidisch bin ich. Doch setzt sie was herab, aus ihrem Privatleben beispielsweise, so höre ich das mit größtem Vergnügen. Das bringt uns einander näher. Und ich ertrage leichter meine Mittelmäßigkeit, ja, mittelmäßig. Und verdrießlich bin ich, denn ich kann keine Theaterstücke schreiben und auch keine Ouvertüren komponieren. Ich bin ein Nichts gegen Racine oder meinen Onkel. Wenn euch nur das ärgert, das ist doch nicht der Mühe wert. Ich möchte aber, dass man mir morgens, mittags und abends sagt, ich sei ein großer Mann. Ich schliefe dann zufrieden ein, bei dem sanften Geräusch des Lobes, das um mein Ohr säuselte. Schlafend noch würde ich eine zufriedene Miene zeigen und schnarchen wie ein großer Mann. Und erwachte ich wieder, rieb ich mir sofort die Augen und suchte gierig all die Lumpenhunde zu erblicken, die mich täglich beweihräuchern kommen, all die abgeschmackten Schmeichler, die mir am liebsten die Füße küssen möchten und mein Lob in höchsten Tönen singen. Doch das alles betrübt mich ja heute nicht. Was aber dann? Ich weiß, ihr habt an mir immer einigen Anteil genommen. weil ich ein armer Teufel bin, den ihr im Grunde verachtet, der euch aber unterhält. Das ist wahr. So lasst euch sagen. Ich bin unwissend, töricht, närrisch, unverschämt, gaunerisch, gefräßig. Welch eine Lobrede. Keine Widerrede. Niemand kennt mich besser als ich selbst und ich sage sowieso nicht alles. Um euch nicht zu reizen, stimme ich allem zu. Ich lebte bei Leuten, die alle diese meiner Eigenschaften wohl leiden konnten. Wunderbar. Bisher glaubte ich immer, man verberge sie vor sich selbst und verachte sie bei anderen. Mein Herr, der Schatzmeister und seine Leute waren anders. Sie wollten mich so, wie ich war. Und so lebte ich bei ihnen wie die Made im Speck. Ich war ihr kleiner Rameau, ihr artiger Rameau. Rameau der Narr, der Unverschämte, der Unwissende, der Faule, der Fresser, das große Tier. Jedem dieser Beiwörter folgte ein Lächeln oder eine Liebkosung. Ein kleiner Schlag auf die Achsel, eine Ohrfeige oder ein Fußtritt. Aber dafür stets bei der Tafel auch ein guter Bissen und nach Tische eine kleine Freiheit, die ich mir herausnehmen durfte. Man machte aus mir, vor mir, mit mir alles, was man wollte. Doch, dummer Hund, der ich bin, alles habe ich heute verloren, weil ich einmal Menschenverstand zeigte. Ein einziges Mal in meinem Leben. Das wird nie wieder geschehen. Nie! Oh, an eurer Stelle ginge ich zurück zu diesen Leuten. Ich ginge mit diesem entstellten Gesicht, eurem jetzigen verirrten Blick, diesen zerzausten Haaren in diesem wahrhaft tragischen Zustand, würfe mich zu den Füßen der Gottheiten und ganz gebückt sagte ich mit leiser, schluchzender Stimme, Vergebung, Madame, Vergebung, Monsieur, ich bin ein Unwürdiger, ein Nichtswürdiger. Ich soll eine kleine, elende Komödiantin um Barmherzigkeit anflehen? Eine Kreatur, die nicht einmal dem Pfeifen des Parterres im Theater entgehen kann? Ich, Rameau, der Neffe dessen, den man den großen Rameau nennt? Ich, der ich Stücke fürs Klavier komponiert habe, die heute noch niemand spielt, aber die Nachwelt wird sie feiern? Nein, in meiner Brust fühle ich etwas, das regt sich und sagt mir, Rameau, das tust du nicht. Es muss doch eine gewisse Würde mit der menschlichen Natur innig verknüpft bleiben, die niemand ersticken kann. Selbst in mir, der ich an manchen Tagen für ein Bettelgeld der kleinen Madame H. den Hintern geküsst hätte. Mein lieber Freund, zu einer solchen Demutshandlung könnte selbst ich mich hinreißen lassen. Es gibt einen Unterschied beim Hinternküssen, mein Lieber. Man kann es symbolisch tun oder konkret. Frag den dicken Berger. Der küsst Madame M. den Hintern symbolisch und konkret. Mir würde beides gleich schlecht gefallen. Tja, behagen euch die Mittel nicht, die zum Ziele führen, so habt auch den Mut, ein Bettler zu sein. Wo es so viele reiche Narren gibt, auf deren Kosten man leben kann? Wo in dieser Stadt tausend kleine Schöngeister ohne Talent, tausend kleine Huren ohne Reize, tausend blatte Intriganten gut gekleidet und wohlgenährt herumlaufen, da soll ich nackt und hungrig bleiben. So unfähig wäre ich? Wie? Ich sollte nicht schmeicheln, lügen, falsch schwören, mitmachen können, wie all die anderen? Nicht wie sie auf vier Füßen kriechen, wenn es den Obern nun mal gefällt? Ihr verachtet mich, was? Nein, nein. Gebt es ruhig zu. Zumindest bin ich verwirrt, denn der Sinn menschlichen Strebens sei Ruhm oder Reichtum. Er irrt. Der Hauptpunkt im Leben ist nur, frei, leicht, angenehm und regelmäßig alle Abende auf den Nachtstuhl zu gehen. Das ist das große Resultat des Lebens in allen Ständen. Im letzten Augenblick besitzt der Ärmste so viel wie der reichste Bankier. Ihr wart auch nicht immer so gut rausgefüttert wie jetzt. Ich bin's auch heute noch nicht sehr. Damals trug die einen Überrock aus grauem Plüsch. Ja, doch. Abgeschabt. Die Manschetten waren zerrissen. Die schwarzwollenen Strümpfe hinten mit weißem Faden geflickt. Ich bestätige euch gern, ihr habt ein sehr gutes Gedächtnis. Danke. Was machtet ihr damals in der Seufzerallee? Zugegeben eine sehr traurige Figur. Zufrieden? Ihr gabt Stunden in der Mathematik, nicht wahr? Ohne ein Wort davon zu verstehen. Darauf wollt ihr doch hinaus, oder? Genau. Aber ich lernte, indem ich andere unterrichtete. Ich habe einige gute Schüler erzogen. Heute, da ihr ein stattlicher Herr seid, unterrichten andere eure Tochter. Noch nicht, das tut vorerst die Mutter. Wie alt ist euer Kind? Das ist doch egal. Wie alt? Reden wir lieber von den Lehrmeistern, die sie eines Tages haben wird. Bei Gott, nichts ist störrischer als ein Philosoph. Wenn man aber euch nun ganz höflich bitten würde, wenigstens ungefähr das Alter der Mademoiselle eurer Tochter zu nennen. Nehmt 8 Jahre an. Oh, da sollte sie schon 4 Jahre die Finger auf den Klaviertasten haben. Für ihre Erziehung braucht sie kein Studium, das einen so lange beschäftigt und einem so wenig nützt. Und was soll sie lernen? Vernünftig denken. Vernünftig. Lasst sie lieber hübsch, unterhaltend und kokett sein. Dann kann sie auch Unsinn reden, so viel sie will. Die Natur hat mein Kind etwas stiefmütterlich behandelt und gab ihr einen zarten Körperbau, doch begabt mit einer fühlenden Seele. Nein, sie ist nicht sehr robust. Und ich muss ihr beibringen, mutig das Leben zu ertragen. Unsinn. Lass sie ruhig weinen, leiden, sich zieren und gereizte Nerven haben, wie andere Weiber auch. Wenn sie nur hübsch, kokett ist. Etwa auch keinen Tanzunterricht für die Kleine? Nur so viel wie unbedingt notwendig. Um nicht über die eigenen Füße zu stolpern, ja? Kein Gesang? Ich verstehe. Nur um eine gute Aussprache zu bekommen. Dann sicher auch keine Musikausbildung überhaupt, oder? Bei einem guten Meister der Harmonielehre eventuell täglich 1 oder 2 Stunden. Kennt ihr einen? Langsam werde ich sehr neugierig, was ihr als die wesentlichen Dinge in der Erziehung anseht. Grammatik, Mythologie, Geschichte, Geographie, ein wenig Zeichnen und viel Moral. Es wäre leicht für mich, euch zu beweisen, wie unnütz all diese Kenntnisse sind, in einer Welt wie der unsrigen. Ach, nicht nur unnütz, sie sind direkt gefährlich. Ach, seid ihr ein Narr oder was? Verrückte und richtige Gedanken wohnen zu dicht nebeneinander in eurem Kopf. Andauernd vermischt sich das Kluge mit dem Idiotischen. So viel ist sicher. Wenn man nicht alles weiß, so weiß man nichts richtig. Man versteht weder, wo eine Sache hin will, noch wo eine andere herkommt. Wohin diese oder jene eingeordnet sein will, welche vorausgehen, welche folgen soll. Unterrichtet man gut ohne Methode? Und woher kommt die Methode? Es wäre besser, gar nichts zu wissen, als so wenig und so schlecht, wie wir wissen. Auch ich habe einmal in Musik unterrichtet. Und verstandet nichts davon. Bei Gott. Aber wie gabt ihr euren Unterricht ohne Kenntnisse? Wie ihn alle gaben. Ich kam und warf mich in einen Stuhl, tat geschäftig, erzählte Neuigkeiten und Klatsch aus dem Musikleben, gab mich als Eingeweihter. Die Mutter hörte gierig zu, während ich der Tochter meiner Schülerin befahl, auf dem Klavier zu klimpern. Nach Noten, versteht sich. Ich tat, als korrigierte ich das Spiel. Zwischendurch gab ich Zoten zum Besten oder machte andere Mätzchen. Ich lobte erst meine Schülerin, dann wieder rügte ich das arme Kind. Die Mütter waren alle überzeugt, dass ich ein sehr guter Musiklehrer sei. Und so erhielt ich keinen schlechten Lohn. Aber heute ist das doch anders. Ein wenig schon. Ich komme, bin ernsthaft, öffne sofort das Klavier und probiere die Tasten. Bin immer eilig. Ich schreie, lässt man mich auch nur einen Augenblick warten. Ich tue so, als würde man mir damit einen Taler stehlen. Denn in einer Stunde muss ich dort, in der anderen da sein. Bei einer Herzogin oder einer schönen Marquise in einem Konzert oder an einer begehrten Tafel sitzen. In Wahrheit habt ihr aber nicht einen Termin. Wer von uns kennt schon die Wahrheit? Und wozu alle diese kleinen niederträchtigen Tricks? Man sagte früher, ein guter Ruf ist mehr wert als ein goldener Gürtel. Aber wer einen guten Ruf genießt, hat heute noch lange keinen goldenen Gürtel. Hat man aber den goldenen Gürtel, zaubert er flink auch den guten Ruf herbei. Ihr wollt natürlich beides haben. Mein Lebensziel, Monsieur. Ihr werdet es, wenn überhaupt, nur auf unrechtem Wege erreichen. Wenn ein Räuber den anderen ausraubt, lacht der Teufel dazu. Wie haben denn die Hofleute, Bankiers, Makler ihren Reichtum erworben? All die Eltern meiner Schülerin. Ich verstehe schon. Und doch... Wir erleichtern ihnen nur die gute Handlung der gerechten Verteilung oder ermöglichen eine Wiedergutmachung in Form von Rückerstattung. Nicht übel formuliert. In der Natur fressen sich die Gattungen gegenseitig. Alle Stände fressen sich in der Gesellschaft. Einer straft den anderen und kein Gesetz mischt sich ein. Nur der Unfähige, der Faule kommt zu kurz, ohne jemanden verkürzt zu haben. Man muss eben immer nur den rechten Blick haben. Den euren bewundere ich mehr und mehr. Vom Hunger benagt wird die Stimme des Gewissens schwächer und schwächer. Wäret ihr reich, ihr würdet euch ebenfalls an diese Spielregeln halten? Ja, ich ließe mich auch bereitwillig ausrauben. Dazu werdet ihr aber wohl leider keine Gelegenheit haben. Das fürchte ich auch. Aber mal angenommen, ihr wäret doch reich. Einmal nach oben gekommen, würde ich redlich jedem die schlechte Behandlung zurückerstatten, die er einst mir angedeihen ließ. Ich mag gern befehlen. Und befehlen würde ich. Mir bekommt es, gelobt zu werden. Und ich ließe mich loben. Ich lasse mich gern unterhalten und man würde es tun. Es gäbe kein Laster, das ich nicht hätte. Ich sehe, ihr wüsstet würdigen Gebrauch von eurem Reichtum zu machen. Schade, dass ihr ein Bettler seid. Spottet nicht, Herr Philosoph. Denkt an unsere Reichen. Mein Leben würde nur solch eines sein, das diese Damen und Herren heute schon führen. Kommt mir jetzt nicht mit Ehre, Tugend oder Philosophie. Wäre die Welt weise und gut, sie wäre verteufelt langweilig und traurig. Mir genügt Salomons Weisheit. Gute Weine schlucken. Köstliche Speisen fressen und auf hübschen Weibern liegen. Alles Übrige ist eitel. Alles? Beispielsweise hohe Ideen verteidigen? Eitelkeit. Es gibt keine mehr. Worin ich sehe, sehe ich nur Tyrannen und Sklaven. Und seinen Freunden dienen? Hat man denn welche? Und hätte man sie? Fast immer ist es doch Undank, den man für seine Hilfe erntet. Dankbarkeit ist eine Last und keiner mag sie tragen. Aber ein Amt haben und dessen Pflichten erfüllen. Eitelkeit, Pflichterfüllung macht nicht reich. Nein, man muss in der Nähe der Großen leben, ihren Geschmack ausforschen, ihren Fantasien nachhelfen, ihren Lastern dienen, ihre Ungerechtigkeiten billigen und preisen. Nur das ist das Geheimnis, will man die Leiter nach oben finden. Niemals um die Erziehung seiner Kinder besorgt sein. Unsinn, das ist Sache des Lehrers. Aber wenn der Lehrer nach euren eigenen Grundsätzen seine Pflichten versäumt, wer wäre dann zu bestrafen? Ich doch wohl nicht. Und wenn die Kinder sich ins liederliche, lasterhafte Leben stürzen? Das ist doch heute standesgemäß. Wenn Sie sich entehren. Man entehrt sich nicht, wenn man reich ist. Und wenn Sie sich zugrunde richten? Desto schlimmer für Sie. Mit anderen Worten, ihr würdet also ruhig eure Familie vernachlässigen. Es ist schon schwer genug, Geld zu verdienen. Um was soll man sich denn noch alles kümmern? Seht euch nur all die Leute von Welt an. Ich weiß, sie schwelgen in Müßiggang. Nein, nein, sie haben schon ihr Tun und müssen viel schaffen. Sie sind immer außer Atem. Weil selbst das Vergnügen ihnen nur ein Geschäft, niemals aber ein Bedürfnis ist. Bedürfnisse sind auch sehr beschwerlich, glaubt's mir. Ach was, große Leute sind stumpf. Ihr Dasein ist voller Langeweile. Ich verachte keineswegs die Freuden der Sinne. Ich habe auch einen Gaumen, der durch feine Speisen und köstliche Weine sich schmeicheln lässt. Und ich mag auch mit einem Weibe Wollust treiben oder mit Freunden ausgelassene Abende verleben. Und doch, nichts ist mir süßer, als einem Unglücklichen geholfen, eine kitzlige Sache gut geendigt, einen weisen Rat gegeben, ein gutes Buch gelesen, lehrreiche Stunden mit meinen Kindern zugebracht oder eine kluge Seite geschrieben zu haben. Edles und Gutes zu tun, macht die eigenen Gefühle reicher. Ihr seid ein wunderliches Wesen. Und ihr ein bedauernswertes, da ihr all das nicht fühlen könnt. So, meint ihr also allen Ernstes, man müsste rechtschaffen sein? um wahrhaft glücklich zu sein? Gewiss. Und warum sehe ich um mich herum so viele rechtschaffene Leute, die alle unglücklich? Und so viele, die glücklich sind, ohne rechtschaffen zu sein? Nehmt mich. Heute Abend hungere ich. Nur weil ich einmal die Wahrheit gesagt und danach gehandelt habe. Nicht deshalb, sondern weil ihr euch niemals eine Existenz errichtet habt, frei von jeder Knechtschaft. Frei oder unfrei. Meine Existenz ist die bequemste. Aber nicht die anständigste. Anständigkeit ist unbequem und nicht unterhaltsam. Man lobt sie und hasst sie doch gleichzeitig. Man flieht vor ihr, lässt sie lieber draußen stehen und frieren. Doch in dieser Welt muss man die Füße warm halten. Warum sind die Anständigen immer so verbissen? Irgendwie leiden sie. Wenn man selber leidet, macht man andere leidend. Sie haben sich etwas zu leisten auferlegt, was ihnen nicht natürlich ist. Glücklicherweise brauche ich kein Heuchler zu sein. Dann solltet ihr schnell in das Haus zurückkehren, aus dem ihr euch habt verjagen lassen. Ich will mich wohl wegwerfen und von meiner Würde herabsteigen, aber freiwillig, ohne Zwang. Ihr lacht? Eure Würde veranlasst mich dazu. Der Wurm kriecht wie ich, aber wir bäumen uns auf, wenn man uns auf den Schwanz tritt. Man hat mir auf den Schwanz gedreht. Und da habt ihr euch aufgebäumt, wie ein Wurm, ja? Ihr habt ja gar keinen Begriff von dem konfusen Zustand, in dem ich gelebt habe. Der Hausherr, eine melancholische, verdrießliche Figur. Alles ist ihm zuwider. Er sich am meisten. Bringt so einen mal zum Lachen. Da könnt ihr euren Geist und euren Körper auf 100 verschiedene Arten verrenken. Und sagt er mal ein Wort, so ist es fast immer die Antwort auf eine Frage, die ich 4 Tage zuvor an ihn gerichtet hatte. Und ihm zur Seite dieses Weib, dem man andauernd sagen soll, es sei hübsch, obwohl sie Flechten im Gesicht hat und den Leibesumfang eines Weinfasses. Zwar lieb ich hübsches Fleisch, aber was zu viel ist, ist zu viel. Aber wäre sie nur hässlich, also das ließe sich ja noch ertragen. Doch sie ist boshafter, eingebildeter und dümmer als eine Gans. Ein hungriger Magen allerdings gesteht ihr Schönheit und Witz zu. Er lässt sich sogar hinreißen, ihre Klugheit zu preisen. Ihr seid zu empfindlich, denke ich mir. Jedenfalls für euren Beruf. Ihr habt mir nicht zugehört. Ich will mich ja gern erniedrigen, doch ohne Zwang. Mein Beruf erlernte ich, indem ich zusah, wie es die anderen machten. Erst machte ich es ebenso, bald schon besser, denn ich war hungriger. Und welche Seite eures schauspielerischen Talents hat der Hunger am stärksten ausgeprägt? Beinahe unschlagbar bin ich im Lyrischen. Ich begleite meine leisen Töne mit einem zarten und keuschen Lächeln. Mein Gesichtsausdruck ist unendlich variabel. Ich bringe Nase, Mund, Augen mit ins Spiel. Und meines Rückgrats Biegsamkeit erst. Unübertrefflich, darf ich euch versichern. Nehmen wir einmal an, Madame habe etwas gesagt, von dem sie überzeugt sei. Es wäre bedeutend. Dann halte ich den Kopf leicht schräg, strecke die Finger, schließe verzückt die Augen, als hätte ich vom Himmel eine göttliche Stimme vernommen. Diese Pute sagt doch niemals was Bedeutendes. Ich gestehe zu, ihr habt das Talent, euch zu erniedrigen, sehr hoch entwickelt. Es gibt größere Talente. Bourret beispielsweise. Die Sache mit dem Hündchen. Was für ein Hündchen? Ihr kennt diese Geschichte nicht? Nein. Also, der königliche Kanzler hat Gefallen an Bourrets Hündchen gefunden. Um sich die Gunst des Kanzlers zu sichern, musste Bourret den Hund von sich entfremden und ihn an den Kanzler gewöhnen. Nur 8 Tage Zeit hatte Bourret dazu und noch die Schwierigkeit, dass sein Hündchen an ihm hing. Dagegen schon erschreckte vor des Kanzlers Kleidung. Was hättet ihr getan in dem Falle? Ich bin sehr ungebildet auf dem Gebiet. Dann hört zu. Bourret fertigt sich eine Maske an, die dem Gesicht des Kanzlers gleicht. Von dessen Kammerdiener borgt er das faltenreiche Gewand. Er verkleidet sich, ruft sein Hündchen und verwöhnt es. Dann ist er wieder Bourret, ohne Kostüm, und prügelt sein Hündchen. Erneut, wieder mit der Maske und dem Kostüm des Kanzlers, verwöhnt er das Hündchen. Nach 2-3 Tagen fortgesetzter Übungen dieser Art flieht das Hündchen Bourret und flüchtet sich zum verkleideten Kanzler. Erstaunlich, wie einfach man ein solch schwieriges Problem zu bewältigen vermag. Einfach? Die Maske? Einen meiner Finger gäbe ich drum, die Idee gehabt zu haben. Das ist ein Geniestreich. Da möchte man sein Handwerk nicht mehr aussehen. Absolut unübertroffen, sage ich voller Neid. Habt ihr denn noch niemals so etwas erfunden? Macht euch doch nicht geringer, als ihr seid. Die bewundernd gebeugte Haltung meines Rückens, die sehe ich als mein eigen an, obwohl viele Neider sie mir auch streitig zu machen suchen. Schreibt eure Erfahrungen auf. Es wäre doch schade, wenn sie verloren gingen, diese Ergebnisse langdauernder Kopfarbeit. Ich gebe nichts auf Theorie und Vorschriften wissen. Wer erst einer Anweisung bedarf, kommt nicht weit. Die Genies lesen wenig, tun viel und bilden sich aus sich selbst. Höchstens noch die Natur leistet Unterstützung. Ein wenig. Trotzdem, schreibt es auf. Vielleicht ist es wirklich besser, große Sachen zu schreiben, als kleine zu tun. Das erhebt die Seele und erhitzt die Einbildungskraft, entflammt und erweitert sie. Aber der grimmige Hunger bleibt ja trotzdem. Dann müsst ihr doch nach eurer Gesinnung leben. Meiner? Das ist die der ganzen Gesellschaft. Jeder schlingt die Lüge, die ihm schmeichelt. In genüsslichen, vollen Zügen, aber kostet Tropfen für Tropfen die Wahrheit, die für ihn bitter. Im Grunde habt ihr eine zu zarte Seele, scheint mir. Ich? Nein. Der Teufel hole mich, wenn ich weiß, was ich überhaupt bin. Vielleicht, mein Geist ist rund wie eine Kugel und der Charakter frisch wie eine Weide, oder? Ich bin niemals falsch, wenn es mein Vorteil ist, wahr zu sein. Und niemals wahr, wenn ich es nur einigermaßen nützlich finde, voller Lügen zu sein. Ich sage die Sachen, wie sie mir ins Maul kommen. Ich denke weder vor dem Reden, noch im Reden, noch danach. Und niemand fühlt sich beleidigt. Aber musstet doch das Haus des Schatzmeisters verlassen, bei dem ihr so gut gelebt habt. Ein Unglück. Ein falscher Augenblick, wie es ihrer viele im Leben gibt. Kein Glück hält an. Mir ging es so gut. Das konnte nicht dauern. Wir haben, wie ihr wisst, die zahlreichste und erlesenste Gesellschaft beim Schatzmeister. Alle Schriftsteller, die man nicht liest, alle verkannten Musiker, alle ausgezischten Schauspielerinnen, viele abgerissene junge Leute, die nicht wissen, wohin, aber die eine Figur machen, insgesamt ein Haufen trauriger Schmarotzer mit mir als wackerem Anführer. Unsere Devise: Niemand hat Geist, wenn er nicht so wenig hat wie wir. Wer sind schon diese Montesquieus, Rousseaus, Voltaires und Diderots? Ihr wurdet natürlich auch nicht geschont, mon cher. Wenn die großen Tiere geopfert sind, hält man sich an die Nachhut. Ich wäre auch gedemütigt, nicht neben Diderot zum Beispiel genannt zu werden. Jeder muss seine Zeche auf seine Weise bezahlen. Wissenschaft und Tugend mit Kot bewerfen, nur um leben zu können. Welch ein sauer verdientes Brot. Wissenschaft und Tugend verändern nicht die Welt. Sie haben aber daran ihren Anteil. Ihr redet, als wäret ihr ein Leser vortrefflicher Bücher. Der Werke von La Bruyère, Theophrast und Molière. Und der Nutzen solcher Art Lektüre? Sie gewähren Unterhaltung und Unterricht. Wer versteht schon derartige Bücher wirklich zu lesen? Richtig. Ich tue es nach dem Maße meines Geistes. Ich lese auch. Ja? und lerne zum Beispiel aus dem Geizigen. Sei meinetwegen geizig, aber sprich nicht wie ein Geiziger. Und wenn er den Tartüff liest? Dann sage ich mir, sei ein Heuchler, meinetwegen, aber sprich nicht wie dieser. Ich bleibe, was ich bin, aber ich rede und handle, wie man es verlangt. Glaubt mir, es gibt keine bessere Rolle bei den Großen der Welt als die Rolle des Narren. Auf einmal so bescheiden, mein Freund. Immer gab es einen Narren des Königs, und wer trug je den Titel? Weiser des Königs? Richtig beobachtet, zugegeben. Ich bin vielleicht in diesem Augenblick euer Narr. Oder seid ihr der meine? Oder der König ist der Narr seines Narren. Das behauptet ihr? Ich? Keine Sorge. Sagen wir so, für Tugend zum Glück, so will ich tugendhaft sein. Bin ich lasterhaft, so hat die Welt daran Schuld. Hm? Um unsere Suppenschüssel beim Schatzmeister versammelten sich sogar die ärgsten Feinde. Feinde? Weshalb das? Jeder schreibt für ein anderes Journal beispielsweise. Ach, gibt es da so viele Unterschiede? Selbst der Abbé Leblanc, dieses Stinktier, nahm Platz an unserer Tafel. Beschimpft den geistlichen Herrn nicht so sehr. Er ist schuldig an meiner Verjagung. Er allein? In Wahrheit der Schatzmeister. Seinem Narren, dem Abbé, verwehrte ich den gebührlichen Respekt, also musste ich gehen. Einfach so. Einfach so. Doch ich bin lebensnotwendig. Ohne mich können die nicht sein. Eure Brauchbarkeit stellt niemand in Frage. Nur, als Narr seid ihr nicht einzig. Für euch findet man 100 andere. Oho, beim Einkauf von Narren ist man wählerischer als beim Kauf von Genies. Ich zum Beispiel bin ein unerschöpflicher Sack von Albernheiten. Ich war für sie ein ganzes Narrenhaus. Und musste doch alles aufgeben. Tisch, Bett, Kleidung und sicher auch ein kleines Taschengeld. Ja, das war immer die schöne Seite. Der Gewinn sozusagen. Aber vom Einsatz, von den Lasten, sagt ihr nichts. Die kennt ihr nämlich nicht. Beispielsweise... Es geht ein Gerücht um von einem genialen Theaterstück eines unbekannten Poeten. In irgendwelcher Dachstube soll der Kerl hungrig hocken. Ich hab dann ihn, um das Stück ausfindig zu machen. Denn die Geliebte meines Herrn ist ja Schauspielerin. Sie sieht sich also schon in der Hauptrolle des neuen Werkes. Oder ich muss ins Theater, wenn sie spielt. Das Gezisch und Gepfeife, das ihr gilt, muss ich auf mich ablenken, indem ich als einziger Zuschauer ihrem Spiel Beifall spende. Und höre es dann sofort neben mir wütend wispern, dieses Aas ist Lakai ihres Beischläfers. Man macht seine Wohltäter nicht lächerlich, das ist Unmoral. Ist es nicht weit unanständiger, sich durch Wohltaten berechtigt zu fühlen, andere zu erniedrigen? Wenn diese anderen nicht schon von selbst niedrig wären... Hätte kein Gönner die Macht dazu. Dann sage ich euch, wären die hohen Leute nicht lächerlich von Hause aus, gäbe es auch kein Mittel, sie lächerlich zu machen. Im Übrigen, man will mich so, wie ich bin. Aber wundert sich dann, dass ich so bin, wie ich bin. Man weiß doch, solche wie ich sind eigensüchtige, niederträchtige und treulose Burschen. Es muss also die stillschweigende Übereinkunft gelten, dass man uns Gutes tut. Aber wir früher oder später das mit Bösem vergelten werden. Diese Übereinkunft besteht doch auch zwischen einem Menschen und seinem Affen. Warum enthüllt ihr mir so schonungslos, was für ein schlechter Kerl ihr seid? Nur auf einem Gebiet ist es heute wichtig, hervorragend zu sein. Auf dem der Schlechtigkeit und Bosheit. Man spuckt auf einen kleinen Spitzbuben. Kann aber dem großen Verbrecher seine Achtung nicht versagen. Sein Mut setzt uns in Erstaunen. Seine Grausamkeit und Gewissenlosigkeit macht uns zittern. Und so preist man die Einheit seines Charakters. Diese Einheit des Charakters fehlt euch noch, denn ich sehe euch von Zeit zu Zeit wankend in euren Grundsätzen. Seid ihr nun bösartig von Natur? Oder nur durch Bemühung? Hat euch Bemühung schon böse genug werden lassen? Ich habe mein Bestes getan. Bin aber bescheiden genug, vollkommenere Wesen über mir zu erkennen. Wie Boré mit seinem Hündchen. Ja, die also Böses noch vollkommener tun. Oder sogar mehr Böses tun. Oder nur noch. Ja, das lässt mich jubeln. Wenn auch mit leichtem Neid. Ich weiß nicht, worüber ich mich mehr entsetzen soll. Über die Verruchtheiten der Welt oder über den Ton, in dem ihr davon sprecht. Ach was, das Grauenhafte jeder Handlung hebt euch über die Verachtung hinweg. Das ist auch der Grund meiner Aufrichtigkeit. In meiner Verworfenheit bin ich doch wenigstens ehrlich. Stellt mich also ruhig in eine Reihe mit den großen Schurken aller Zeiten und brüllt: Hoch lebe der Neffe des Ramon! Wie ihr auch schreit, hoch lebe. Was ist mit euch? Fühlt ihr euch nicht wohl? Hey, ihr wollt schon fort? Die Gegenwart eines Menschen, der über fluchwürdige Verbrechen wie ein Kenner über Malerei und Poesie spricht, ist mir unerträglich. Das geht vorüber. Legt also euren Mantel ruhig wieder ab. Vielleicht habt ihr recht. Überhaupt? Natürlich, ich gebe es ja zu. Was denn? In vielem, was ihr sagt, steckt schon zweifellos Vernunft. Vernunft? Ein Köhlerjunge wird immer besser von seinem Handwerk sprechen als eine ganze Akademie über Musik. Es sind doch zum Beispiel in allen unseren allerliebsten Gedichten nicht 6 Verse hintereinander, die man in Musik setzen könnte. Gewiss oft geistreich, aber kalt. Da könnte ich auch gleich die Maximen des Rochefoucault oder die Gedanken des Pascal komponieren. Nein, wir brauchen den tierischen Schrei der Leidenschaft für die Musik. Die Phrase muss kurz, der Sinn abgeschnitten, schwebend sein. Erst dann kann der Musiker über das Ganze, als auch über die Teile herrschen. Kann er ein Wort auslassen, ein anderes wiederholen, eins hinzufügen, das ihm fehlt, das Gedicht wenden, ohne es im Innersten zu zerstören. Ich wiederhole, die Leidenschaften müssen einfach und stark sein. Die Zärtlichkeit des Poeten und des Musikers muss extrem sein. Aus uns muss es rufen, flehen. Schreien, seufzen, weinen, lachen. Wir brauchen es kräftig, unmanieriert, wahr. Die gemeine Stimme der Leidenschaft ist heute umso nötiger, als unsere Sprache immer monotoner wird und kaum noch Akzente hat. Der Schrei der Natur, der Schrei des Menschen. Danach müssen wir komponieren. Ihr seht müde aus. Eine Erfrischung? Ja, gern. Was beliebt euch? Oh, ich bin nicht mehr wählerisch. Der Mangel ist eine gute Zuchtroute. Also Bier, würde ich denken. Garçon, Bier. 2 Mal. Zum Wohl. Auf das Eure. Ihr seid mit einem so feinen Gefühl und einer so großen Reizbarkeit für die Schönheiten musikalischer Kunst ausgestattet, aber so blind für sittliche Schönheit, so gefühllos für den Reiz der Tugend. Warum? Für Sittlichkeit und Tugend muss es wohl einen besonderen Sinn geben, den ich nicht habe. Oder lebe ich schon zu lange unter guten Musikern, aber unter schlechten Menschen? So ist mein Ohr zwar fein, aber mein Herz taub geworden. Oder liegt's in der Familie? Denkt doch nur an meinen lieben Onkel. Und euer Kind? Ich weiß, ihr habt einen Sohn. Liebt ihr ihn nicht? Ich kann euch nicht sagen, wie sehr. Und seid nicht bemüht, beispielsweise die Wirkungen dieser verfluchten familiären Einflüsse bei eurem Kind zu hemmen? Vielleicht durch Erziehung? Natürlich! Ist es meinem Sohn bestimmt, ein anständiger Mensch zu werden, wird er es auch ohne mich. Und sollte er zu einem Taugenichts die Veranlagung haben, schadete ich ihm nur mit meiner Erziehung bei der kräftigen Entfaltung seiner Bestimmung. Nein, ich tue gar nichts mit ihm. Betrachte nur mit Staunen seine Entwicklung. Übrigens, schon heute ist er faul, gefräßig und verlogen. Er wird also sicher nicht aus der väterlichen Art schlagen. Und damit absolut nichts an der Ähnlichkeit fehle, werdet ihr einen Musiker aus ihm machen. Einen Musiker? Sollte er je eine Note kennen, ich glaube, ich drehe ihm den Hals um. Denn sowas führt doch nur zu was, wenn man hervorragt. Nein, er würde auch nur ein elender Seitenkatzer werden wie ich. Nein, eher findet man ein Kind, das einen Staat regieren kann, als eines, das ein großartiger Violinspieler wird. Selbst ein Mensch mit nur mittelmäßigem musikalischen Talent kann es bei einem so eitlen, liederlichen und sittenlosen Volk wie dem unsrigen weit bringen und sein Glück damit machen. Glück heißt Geld. Mein Sohn weiß das inzwischen auch schon. Dieser kleine Kerl? Einem Kind bringt man das schnell bei. Man nimmt einen Louis d'Or, so man einen hat, und zeigt ihn dem Kinde mit Verwunderung. Man hebt dabei die Augen zum Himmel und küsst das Goldstück. Und man zeigt auf all die schönen Dinge, die man dafür erwerben kann, Kleidung, Naschwerk, Spielzeug. Dann verwahrt man wieder das Geldstück in der Tasche, klopft stolz darauf, gibt sich vergnügt und stolziert übermütig auf und ab. So zeigt man außerdem, welche Sicherheit Geld gibt. Könnte das alles aber euren Sohn nicht eines Tages veranlassen, Geld zu stehlen? Na und? Ich will nur, mein Sohn soll glücklich sein. Das heißt geehrt, reich und mächtig. Und ich kenne einige Wege, zu diesem Ziele zu gelangen. Ich will ihn früh genug damit bekannt machen. Das ist höchstens meine Erziehung. Und findet ihr die schlimm, so beklagt die Sitten meiner Nation. Verantworte das also, wer kann. Und hat mein Sohn erst genug Reichtum, wird es ihm sowieso an nichts mangeln. Selbst an eurer Achtung nicht und eurer Ehrfurcht. Ihr könntet euch da irren. Oder weder eure Achtung noch Ehrfurcht interessieren ihn überhaupt. Ach was, nichts ist doch so platt als eine Reihe vollkommener Akkorde. Ich mag euch mehr als Musiker, denn als Moralist. Dabei stehe ich in der Musik sehr untergeordnet und sehr hoch in der Moral. Daran zweifle ich. Beziehungsweise eure Grundsätze sind nicht die meinigen. Ach, hätte ich nur eure Talente. Sprechen wir lieber über die eurigen. Wenn ich mich nur ausdrücken könnte wie ihr. Ich weiß nur die Wahrheit zu sagen. Die führt heutzutage nicht weit. Ich wünsche mir ja euer Talent auch nicht, um die Wahrheit zu sagen, nein, nur um die Lüge gut zu sagen. Ich bin doch nicht einmal wert, euer Schüler zu sein. Nach eurer billigen Bekleidung zu urteilen, scheint das zu stimmen. Wer heute nicht reich wird, ist zumindest ziemlich ungeschickt. Oder es gibt eben Leute wie mich, die Reichtum nicht als das Kostbarste auf der Welt betrachten. Sehr wunderliche Leute. Mit dieser Ansicht wird man aber nicht geboren. Man gibt sie sich. Sie ist nicht in der Natur. Des Menschen. Alles, was lebt, und so auch der Mensch, sucht sein Wohlsein auf Kosten derer, die was hergeben können. Ich will euch mal was sagen. Die Natur lächelte, als sie Leonardo da Vinci und Pergolesi bildete. Ein ernsthaftes und gebieterisches Gesicht machte sie, als sie den lieben Onkel Ramon hervorbrachte. Als sie aber seine Neffen zusammenraffte, da schnitt sie eine Fratze. Und wieder eine Fratze und noch eine Fratze. So machte sie mich und warf mich neben andere. Einige mit dicken, wohlgesättigten Bäuchen, kurzen Hälsen und glotzenden Augen. Auch krumme Hälse gibt's. Und dann trockene Figuren mit lebhaftem Auge. Und eine Habichtsnase wie ihr. Aber alle wollen sie sich zu Tode lachen, wenn sie mich ansehen. Und ich stemme die Fäuste in die Seite und will mich zu Tode lachen, wenn ich sie sehe. Denn Narren haben Freude aneinander. Sie suchen sich, sie ziehen sich an. Hätte ich bei meiner Weltankunft nicht das Sprichwort schon fertig vorgefunden, dass das Geld der Narren das Erbteil der Gescheiten ist, mir wäre man es schuldig gewesen. Ich weiß. Die Natur hat mein Erbteil in einen tiefen Beutel getan und ich wähle 1000 Mittel, um es wieder zu erhaschen. Hey, was macht ihr da? Warum schlagt ihr euch auf einmal gegen den Kopf? Mir scheint, es ist was darin. Aber ich mag schlagen und schütteln, nichts kommt heraus. Aber vielleicht ist auch niemand drinnen. Oder man will mir nur nicht antworten. Ihr solltet es vielleicht doch mal mit dem Schreiben versuchen. Bin ich allein, nehme ich oft die Feder zur Hand. Aber will ich dann alles aufschreiben, so zerbeiße ich mir nur die Nägel und nütze die Stirn ab. Und gelingt mir dann doch was, so lese ich am Ende der Zeile nur, dass ich dumm bin. Dumm, dumm. So schwindet mein Glaube an mein Genie mehr und mehr. Aber wie will man auch tief fühlen, mit Stärke sich erheben, denken, wenn man mit Leuten umgeht, von denen man leben muss? Wie will man groß werden unter solchen Reden, die man hört und selber führen muss? Nur hirnloses Geschwätz ist das doch alles. Heute werde Boulevard allerliebst. Habt ihr den kleinen Jean gehört, der spielt so charmant? Oh, Herr Sonso hat das schönste Graugeapfelte gespannt, das man sich denken mag. Madame ist auch auf dem Rückweg. Trägt man denn mit 45 Jahren noch solchen Kleid? Die junge Sonso ist mit Diamanten behängt, die ihr wenig kosten. Oh, ihr wollt sagen, die ihr viel kosten? Die Szene der Verzweiflung ist gestern gespielt worden, wie noch niemals. Madame X hat zwar Kehle, aber keine Feinheit der Seele. Das hört man einfach. Madame die und die hat auf einmal zwei Kinder gekriegt. So, ja, so kann jetzt jeder Vater zu dem Seinigen greifen. Ah, das alles zu hören, es selber zu sagen, wieder und wieder, kann das einen innerlich erwärmen und zu großen Dingen führen? Man sollte sich eben in sein Dachstübchen einschließen, Wasser trinken, trockenes Brot essen und sich selbst suchen. Dazu habe ich nicht den Mut. Ich kann nicht mein ganzes Dasein für etwas Ungewisses wagen. Schon Rameau zu heißen, ist unbequem. Denn mit Talenten ist es nicht wie mit dem Adel, der sich fortpflanzt und dessen Herrlichkeit wächst, indem er vom Großvater auf den Vater, vom Vater auf den Sohn und vom Sohn auf den Enkel übergeht. Der alte Stamm ästet sich zu einem ungeheuren Narrenbaum. Aber was schadet es? Mit dem Talent dagegen ist es ganz anders. Um nur den Ruf des Vaters zu erhalten, muss man von seiner Faser geerbt haben und schließlich noch geschickter sein als er. Und so rührt und rührt man in dem Lebenstopfer, und wenn es siedet, ist vielleicht nicht Ruhm, so doch Bouillon. Verfluchte Zufälle führen uns. Und führen uns verdammt schlecht. Die Natur bestimmt jeden dazu, wozu er sich Mühe geben mag. Doch oft vergreift sie sich tüchtig, mein Lieber. Ich betrachte die irdischen Dinge nicht von solcher Höhe, wo alles einerlei aussieht. Der Mann, der einen Baum mit der Schere auslichtet, und die Raupe, die das Blatt nagt, können für zwei gleiche Insekten gelten. Jeder hat seine Pflicht. Oder teilt die Menschengattung in Tischler, Zimmerleute, Dachdecker, Tänzer und Sänger. Das ist eure Sache. Ich mische mich nicht ein. Ich bin in dieser Welt und bleibe drin. Aber wenn es natürlich ist, Appetit zu haben, ich komme wieder zum Appetit zurück, zu der Empfindung, die mir immer gegenwärtig ist, so finde ich, dass es keine gute Ordnung sein kann, nicht immer etwas zu essen zu haben. Was für eine Teufelseinrichtung! Menschen einerseits, die alles im Übervollen haben, indessen andere, eben auch wie sie, mit ungestümen Mägen, die aber ihren wiederkehrenden Hunger nicht stillen können. Und dann die gezwungene Stellung, in der uns das Bedürfnis hält. Das ist das Allerschlimmste. Der bedürftige Mensch geht nicht wie andere. Er kriecht. Er krümmt sich. Bei dieser Dürftigkeit in der Welt muss eben wohl jeder zu einigen unbequemen Tanzschritten bereit sein. Nur der Herrscher geht aufrecht und gerade. Ach was, vor seiner Geliebten macht er auch den fälligen Tanzschritt und erst recht vor Gott. Und der Minister macht den Schritt des Hofmanns, des Schmeichlers, des Bedienten, des Bettlers vor seinem Herrscher. Und die Menge der Ehrgeizigen tanzt wieder vor dem Minister. Der Abbé macht seine Männchen vor dem Papst. Diese ganze Pantomime überall ist der große Hebel der Erde. Das tröstet mich. Und doch gibt es ein Wesen, das nicht in diesem Reigen tanzt. Wer soll dieses Tier sein? Der Philosoph, der nichts hat und nichts haben will. Hat er nichts, so leidet er. Bemüht er sich um nichts, so bekommt er nichts und wird immer leiden. Ihr müsstet es doch am besten wissen. Diogenes beispielsweise spottete über alle Bedürfnisse. So, wollte er nicht gekleidet sein? Er ging nackt. Auch in Athen muss es manchmal kalt gewesen sein. Weniger als hier. Der Mensch muss essen, selbst wenn er Philosoph ist. Ganz gewiss. Und auf wessen Kosten speiste Diogenes? Auf Kosten der Natur. Dort wimmelt es von Kräutern und Wurzeln von Tieren. Schlechte Tafel. Aber groß. Bei so strenger Diät hätte Diogenes eigentlich keine störrischen Organe mehr besitzen dürfen. Wünsche aber gewiss noch. Dann ging er in sein Fass und suchte sie entbehrlich zu finden, die Wünsche. Und ich brauche ein bequemes Bett, wohlschmeckende Speisen, warme, elegante Bekleidung im Winter und noch einige andere Dinge, die ich mir lieber durch Unterwerfung als durch Arbeit erwerben mag. Weil ihr eine Kotseele habt. Ja und? Das wisst ihr doch schon lange. Freiwillig habe ich euch gestanden. Also beschwert euch nicht und macht weiterhin eure Tanzschrittchen, die man als Opfer von euch fordert. Wie spät haben wir es eigentlich? Gleich 6 Uhr. Oh, dann muss ich in die Oper. Vorher allerdings noch in die Kirche. Ihr seht's, mein lieber Philosoph, ich bleibe immer derselbe. Damit erhebt er sich, wirft seinen Mantel über, winkt mir noch einmal lächelnd zu und geht davon. Lasst mich mein Unglück ruhig noch 40 Jahre genießen. Ich komme nicht dazu, ihm zu sagen, dass ich es ihm gönne. Denn schon hat er die Tür des Cafés erreicht. Ich denke so bei mir, wer zuletzt lacht, lacht wohl am besten. Da schallt seine Stimme durch den Raum von der geöffneten Tür her. Glaubt mir, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Sie hörten Rameaus Neffe von Denis Diderot in einer Hörspielfassung von Hans Bräunlich nach der Übersetzung Goethes. Der Philosoph Gerd Westphal, Rameaus Neffe Wolf Kaiser. Schnitt Barbara Klutschig, Ton Wolfgang Masthoff, Regieassistenz Ingrid Hauschild, Regie Fritz Göhler.